Du hast doch ein ziemliches Interesse an morbiden, satanischen Dingen, nicht wahr? Ich bin Schriftsteller, mein Interesse ist rein beruflicher Natur, das weißt du doch. Ach komm, als ich mit der gefakten Einladung für die Schwarze Messe kam, warst du gleich Feuer und Flamme. Kann schon sein. Okay, werden wir wieder ernsthaft. Du kennst doch Manfred Heusinger, oder? Ah, du meinst den Shootingstar der Londoner Kunstszene? Diesen verrückten Maler, den nur unter Einfluss von jeder Menge Koks den Pinsel schwingen kann? Genau, den meine ich. Das Arts Council veranstaltet gerade eine Ausstellung mit seinen Werken. Und? Was ist mit ihm? Ich habe Heusinger letzte Woche geholfen, seinen Dachboden aufzuräumen. Du glaubst gar nicht, was der Typ für eine Schlampe ist. Naja, jedenfalls haben wir dabei etwas, wie ich meine, sehr Interessantes gefunden. Ein altes Tagebuch. Interessant. Hey, schau nicht den Ladies hinterher, sondern hör mir zu. Schon gut, erzähl weiter. Bei diesem Tagebuch handelt es sich nicht um die geheimen Aufzeichnungen irgendeines verliebten Teenagers, okay? Das Haus, das Heusinger gemietet hat, gehörte früher einem alten Ungarn. Und es ist anzunehmen, dass auch das Buch aus seinem Besitz stammt. Ich will dich ja nicht hetzen, Jonathan, aber komm endlich zum Punkt. Es handelt sich um die Aufzeichnung eines Nachfahren der ungarischen Gräfin Erzsébet Báthory. Falls dir der Name was sagt. Was sagst du da? Báthory? Erzsébet Báthory? Bist du sicher? Und ob? Es handelt sich um die sogenannte Blutgräfin. Geboren Mitte des 16. Jahrhunderts und bekannt dafür, dass sie mehrere junge Mädchen ermordet hat, um in ihrem Blut zu baden. Weil sie der Ansicht war, nur so ließe sich ihre Schönheit in ewiger Jugend erhalten. Du bist gut informiert. Ja, ich habe mich sofort ins Thema eingelesen. Und, Leine, was sagst du? Das ist echt der Hammer. Dieses Buch, ich muss es sehen. Wusste ich doch, dass es dich interessieren würde. Ich rufe Heusinger direkt mal an. Soviel ich weiß, feiert er heute in seinem Haus eine Party. Vielleicht können wir gleich noch einen Abstecher dorthin machen. Okay, ich bin dabei. Ja, ich würde gerne Manfred sprechen. Jonathan Harker, ein Kollege von ihm. Was? Oh. Das ist ja schrecklich. Ja, natürlich. Sollten Sie Fragen haben, melden Sie sich bei mir. Was ist los? Heusinger ist tot. Wie bitte? Das war die Polizei. Sie haben ihn vor einer Stunde gefunden. Er ist vermutlich im Drogenrausch aus dem Fenster gestürzt. Was? Das müsste das Haus sein. Was steht da auf dem Türschild? Georgi Jeppisch. Das war bestimmt Heusingers Vorgänger, der Ungar, von dem Jonathan gesprochen hat. Schauen wir mal, ob jemand zu Hause ist. Ja? Wer sind Sie? Mein Name ist Roberts. Sind Sie die, die Freundin von... Ja, ich habe die letzten Wochen mit Manfred zusammengewohnt. Was wollen Sie hier? Sind Sie von der Polizei? Ich bin... Nun, ich würde es als Schriftsteller bezeichnen. Andere Leute nennen es sicher Schmierfink oder Schundschreiber. Jedenfalls erzählte mir ein Bekannter, Jonathan Harker, dass Heusinger etwas besitzt, was mich sehr interessiert. Kommen Sie rein. Oh, schön haben Sie es hier. Ein bisschen karg vielleicht. Manfred wohnte erst seit einigen Monaten in diesem Haus und, nun ja, er hatte immer bloß seine Arbeit im Kopf. Setzen Sie sich. Ja, danke. Also, um zur Sache zu kommen. Was wollen Sie haben, Mr. Roberts? Es handelt sich um ein altes Tagebuch. Wissen Sie, ich bin in erster Linie Horrorschreiber und da dachte ich, wenn das Buch tatsächlich authentisch ist, könnte man einen richtigen Knüller daraus machen. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Jonathan sagte, Heusinger und er hätten es auf dem Dachboden entdeckt. Stimmt, Sie fanden dort mehrere alte Dinge des Vormieters, die Manfred vertickt hat, bei einem Antiquariat. Darunter waren auch Bücher, glaube ich. Es könnte also sein, dass Ihr Freund besagtes Tagebuch verkauft hat. Genau, weiß ich es nicht. Tut mir leid. Wie heißen Sie eigentlich? Oh, entschuldigen Sie, habe ich Ihnen das noch nicht gesagt? Mein Name ist Linda Duchesne. Und was werden Sie nun machen, jetzt wo Heusinger tot ist? Ausziehen. Ich rechne stündlich mit einem Anwalt der Stadt, der es versiegelt. Haben Sie schon eine neue Bleibe? Nein, nicht wirklich. Arbeiten Sie? In den letzten 2 Jahren habe ich mich eigentlich nur rumgetrieben. Wollte mich etwas ausprobieren, wenn Sie verstehen. Wollen Sie einen Job? Ich suche noch nach einer fähigen Sekretärin. Warum nicht? Im Tippen bin ich super. Na dann, wollen Sie bei mir anfangen? Was zahlen Sie denn? Das werden wir schon regeln. Kommen Sie, Linda, packen Sie Ihre Sachen und lassen Sie uns von hier verschwinden. Einen Moment bitte. Hallo? Hilfe! Ich brauche deine Hilfe! Jonathan? Rette mich! Leine! Mein Gott, bitte! Rette! Scheiße. Mr. Roberts, was haben Sie? Wir müssen sofort zu Jonathan. Er steckt in Schwierigkeiten. Die Polizei! Mist, das hat mir gerade noch gefehlt. Sie müssen anhalten. Jonathans Wohnung ist gleich da vorne. Bleiben Sie im Wagen, okay? Ja, gut. Hey, Sie da! Weg von der Tür! Ihre Papiere und keine Bewegung! Jetzt fahren Sie wie ein Irrer durch die Stadt. Und jetzt randalieren Sie auch. Ich muss zu meinem Freund, er braucht dringend Hilfe. Er rief mich an und... Ein Notfall? Das sage ich doch. Leine? Ich bin auf dem schnellsten Weg hierher gekommen. Geht's dir gut? Hä? Was meinst du? Und was soll eigentlich dieses ganze Aufgebot vor meiner Tür? Ein Notfall. Das wird teuer für Sie. Jonathan? Warum sagst du ihnen nicht, dass du mich angerufen hast? Aber Leine, was redest du denn da? Komm schon, Alter. Ich habe nicht angerufen. Warum sollte ich? Klären Sie das unter sich. Wir schreiben Ihr Nummernschild auf. Sie bekommen dein Post von uns. Ich finde solche Scherze überhaupt nicht lustig. Kapiert? Mann, ich hab dich nicht angerufen. Glaubst du etwa, ich lüge dich an? Naja, aber vielleicht bin ich ja auch schon senil. Ja, gut möglich. Ach, scher dich zum Teufel. Der hat sie doch nicht alle. Idiot. Alles in Ordnung? Ja, war wohl falscher Alarm. Habt ihr schon gehört? Jonathan Harker ist heute in eine Nervenklinik eingeliefert worden. Es heißt, er sei völlig übergeschnappt. Clifford hat beobachtet, wie sie ihn abholten. Der Arme soll wie ein Skelett ausgesehen haben. Entschuldigung. Ich habe eure Unterhaltung gerade mit angehört. Ist das wahr? Das mit Jonathan, meine ich? Hallo, Leine. Ja, Clifford hat es mir vorhin erzählt. Welcher Clifford? Da drüben, der große Schwarze mit der Brille. Er wohnt bei Harker gegenüber. Ah, okay, danke. Hey, bist du Clifford? Ja, Clifford Stanley. Und mit wem habe ich das Vergnügen? Leine Roberts. Ich bin ein Freund von Jonathan Harker. Der Schriftsteller? Ja, richtig, der Schriftsteller. Ich habe gerade gehört, dass Jonathan eingeliefert wurde. Was zum Teufel ist denn passiert? Naja, ich habe die Behörden eingeschaltet, nachdem ich aus seiner Wohnung tagelang Schreie gehört habe. Ich kümmere mich ja nicht um anderer Leute Angelegenheiten, aber es war einfach nicht mehr auszuhalten. Harker schrie, als foltere man ihn. Er bettelte um Gnade. Flüsterte, kreischte und brüllte. Und dann lachte er. Lachte wie jemand, der den Verstand verloren hat. Oh, scheiße. Er sah furchtbar aus, als sie ihn abholten. Der Mann hatte nur einen Bademantel an und war bis auf die Knochen abgemagert. Und er hat die Leute von der Klinik in übelster und gemeinster Weise beschimpft. War er denn in den letzten Tagen allein in seiner Wohnung? Ich hörte öfter eine Frauenstimme. Die Polizisten haben allerdings niemanden gefunden. Wissen Sie, der Arzt, der ihn abholen ließ, ein Dr. McGrath, erklärte mir, dass Geistesgestörte häufig die Stimmen anderer imitieren, wenn sie mit einem unsichtbaren Gegenüber reden. Manche machen das so perfekt, dass sie sogar die Stimme einer Frau nachmachen können. Okay, wissen Sie, in welche Klinik er gebracht wurde? In St. John's Hospital. Es freut mich, dass sich jemand nach Mr. Harker erkundigt. Sie sind übrigens der Erste. War denn sein Bruder noch nicht hier? Samuel? Nein. Er lehnte einen Besuch ab. Anscheinend verstehen sich die Brüder nicht besonders. Seltsam. Nun, das soll mich nicht interessieren. Kann ich Jonathan sehen? Mit ihm sprechen? Sprechen wohl kaum. Er scheint unter einem schweren geistigen Schock zu stehen. Aber sehen können Sie ihn, wenn Sie wollen. Das hier ist das Live-Bild der Überwachungskamera in seiner Zelle. Großer Gott. Ja, ein schockierender Anblick, ich weiß. Ich habe ihn vor ein paar Tagen noch gesehen. Da wog er mindestens das Doppelte. Sind Sie sicher? Ja, hundertprozentig. Er sah zwar etwas mitgenommen aus, aber er war erheblich fülliger als jetzt. Merkwürdig. Sehr merkwürdig. Kennen Sie jemanden namens Elspeth? Nein. Warum? Oder auch Elizabeth? Das ist ein Allerweltsname. Sicher mag ich die eine oder andere Frau namens Elizabeth kennen, aber ich wüsste nicht, wer... Mr. Harker verlangt nach ihr, und zwar ständig. Manchmal schreit er sich regelrecht die Kehle nach ihr wund. Ich dachte, Sie als sein Freund würden die Dame vielleicht kennen. Elizabeth. Meinen Sie etwa Elizabeth? Ja, das könnte auch sein. Aber wie Sie das aussprechen, klingt es nicht englisch. Ja, das ist ein ungarischer Name. Im 16. bzw. 17. Jahrhundert lebte eine Frau mit so einem Namen, die... Sie meinen doch nicht Elizabeth Báthory? Oh, Sie haben schon von ihr gehört? Ich habe von ihr gelesen. Irgendwo in einer Zeitung. Als wir Mr. Harker untersuchten, standen wir vor einem Rätsel. Denn alle Anzeichen deuteten darauf hin, dass ihm Blut entnommen wurde. Und zwar eine solche Menge, dass er eigentlich schon längst hätte tot sein müssen. Was? Ich weiß, es klingt fantastisch. Aber können Sie sich vorstellen, dass Mr. Harker sich einbildet, von der Gräfin Báthory ausgesaugt zu werden? Ich... Hören Sie, Mr. Roberts. Wir haben hier Fälle gehabt, in denen sich Menschen für unheilbar krebskrank hielten und anschließend ganz unverhofft verstarben. Sie redeten es sich so lange ein, bis sie... Tatsächlich gestorben sind. Ja, genau. Bei Mr. Harker scheint mir ein ähnlicher Fall vorzuliegen. Er redet sich ein, von der sogenannten Blutgräfin ausgesaugt zu werden, und sein Körper verfällt zusehends. Und Sie können nichts tun? Ich fürchte nicht. Ich hab's. Linda? Ich hab das Buch. Super. Aber wie sind Sie da rangekommen? Jonathans Bruder lässt gerade dessen Wohnung ausräumen. Einer der Möbelpacker hat es mir in die Hand gedrückt, als ich ihm sagte, dass Jonathan es sich von mir geliehen hat. Er dachte wohl nicht, dass es besonders wertvoll ist. Zeigen Sie mal. Ein schwarzer Ledereinband. Sieht wirklich sehr alt aus. Lassen Sie uns ins Wohnzimmer gehen. Worauf warten Sie? Lesen Sie schon vor. Okay. Anno Domini 1631, 27. Oktober. Wir sind verloren. Weder Gott noch die Menschen können Nikolai und mir noch helfen. Nichts und niemand mehr das grauenvolle Ende von uns abwenden, das uns erwartet. Wie die düsteren Schatten im Winkel des feuchtkalten, modrigen Gewölbes, die von Minute zu Minute auf uns zukriechen, kommt der Tod. Ein heimtückischer, schleichender Tod, der mit satanischer Macht unsere Herzen mit Grauen erfüllt und den Keim des Wahnsinns in unsere Hirne haucht. Wie lange mag es wohl noch dauern, bis unsere Leiden ein Ende haben? Lasst uns frei! Bitte! Ich flehe euch an! Öffnet die Tür! Setz dich, André. Das ist aussichtslos. Aufmachen! Hören Sie nicht! Machen Sie auf! Wer mag jenes schreckliche Wesen sein, das draußen vor der Tür lauert und sich an unseren Qualen weidet? Ein Mensch? Ich sag dir, sie ist es. Unsere Tante, die Gräfin. Nein, das darf und kann nicht sein. Sie ist tot, ganz sicher. Und doch kommen dir Zweifel. Ich sehe es in deinem Gesicht. Zu viel wurde über die Gräfin gesprochen. Von den satanischen Riten, die sich auf diesem fluchbeladenen Schloss abgespielt haben sollen. Von ihrem unstillbaren Blutdurst. Den blutleeren, hässlich anzusehenden Frauenleichen, die man aus dem Wasser des Schlossgrabens gezogen hat. Was sind wir auch für Narren? Warum mussten wir herkommen? Von der Neugier getrieben. Verflucht sei der Tag, der uns das Schloss sehen ließ und dem Verderben entgegenführte. Es heißt doch, die Gräfin sei damals bei ihrer Einkerkerung in Tobsucht gefallen. Und habe alle Mitglieder ihrer Familie verflucht, da niemand etwas zu ihrer Rettung unternahm. Das hier ist nun ihre Rache. Ihre Rache am Geschlecht der Bathory. Verfluchtes Schloss Jetsche! Ich könnte mich ohrfeigen für meine Neugier! Erzschebet Bathory! Widerliche, perverse Wölfin von Jetsche! Die Menschen haben dir den rechten Namen gegeben! Verflucht soll er sein, bis er ausgelöscht ist in ihrer Erinnerung! Wenig später erlagen mein Bruder und ich den Strapazen der letzten Stunden und schliefen ein. Ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen war, als ich plötzlich ein Kratzen an der Tür des Kerkers vernahm. Andrei! Andrei! Wer bist du? Ludmilla, die Tochter Erzschebets. Nein. Kennst du mich denn nicht? Wieso weiß niemand etwas von dir? Ich wurde kurz vor Mutters Einkerkerung geboren und lebte die ersten 4 Jahre versteckt bei der Schwester einer Frau, die meiner Mutter treu ergeben war. Später kehrte ich dann auf unser Schloss zurück. Und ich bin nicht allein. Mutter ist ebenfalls hier. Aber sie ist doch tot. Das ist sie für die Menschen hier in der Tat. Aber in Wirklichkeit lebt sie. Hexen muss man verbrennen, wenn man sie töten will, verstehst du? Und Vampire sind unsterblich. Hör zu, Ludmilla. Ist es mir egal, ob du ein Engel oder eine Hexe bist. Bitte verhilf Nikolai und mir aus diesem Gefängnis. Ich verspreche dir, dass ich alles tun will, was du verlangst. Wenn du uns nur hilfst, dieses schreckliche Loch zu verlassen. Ich kann dir nicht helfen, Andrei. Es ist ein Eid, der mich bindet. Wenn ich dir helfen soll, musst du zuerst einer der Unsrigen werden. Wie meinst du das? Keiner von uns darf zu einem Sterblichen Beziehungen aufnehmen, wenn dieser ihn nicht das erste Mal zum Eintreten auffordert. Wenn normale Sterbliche unser Haus betreten und zudem unseren Namen verfluchen, können wir diesen Raum so lange nicht betreten, wie derjenige, der den Fluch aussprach, noch am Leben ist. Es gibt nur einen Ausweg für dich, Andrei. Du musst den Mann töten, der uns verfluchte. Deinen Bruder. Wenn du sein Blut getrunken hast, wirst du einer der Unsrigen sein. Nein, niemals werde ich das tun. Du musst, sonst ist es aus mit dir. Nur durch sein Blut findest du die Kraft, die du brauchst, um deinen Kerker zu verlassen. Nikolai muss so oder so sterben. Zögere nicht, denn ich spüre, dass sein Tod nahe ist. Beeile dich, ehe es zu spät ist und er von alleine stirbt. Bevor ich zu mir zurückfand, war ich schon auf dem Weg zu Nikolai. Alles in mir bäumte sich auf. Und ich weiß jetzt, dass es nicht mein eigener, sondern der Wille Ludmillas war, der mich dieses schreckliche Verbrechen begehen ließ. Meine Sinne tobten. Mein Herz schlug, als müsste es jeden Augenblick zerspringen. Als ich dann von meinem erschlafften Bruder abließ, bewegte sich hinter der Tür Ludmilla. Ich sank erschöpft zu Boden, unfähig, einen klaren Gedanken zu fassen. Meine Eingeweide brannten, als hätte ich Feuer geschluckt. Meine Glieder zuckten unkontrolliert und ich stellte fest, dass ich unsinnige Worte stammelte, Dinge sprach, die mein umnebelter Geist gar nicht mehr erfassen konnte. Mit welchem Preis hatte ich meine Freiheit erkauft? Ich Wahnsinniger. Hier endet Andres Bericht. Das ist alles? Ja. Echt gruselig. Wir haben ganz die Zeit vergessen. Draußen geht schon die Sonne auf. Ich mache uns erst einmal einen Kaffee. Gute Idee. Robert? Hier ist das St. John's Hospital. Dr. McGrath. Ah, hallo. Gibt es Neuigkeiten? Mr. Roberts, ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Ihr Freund Jonathan Harker vor wenigen Minuten verstorben ist. Jonathan? Tot? Warum? Das kann ich Ihnen noch nicht sagen. Ich glaube, dass dieser Fall meine Kollegen und mich noch eine Weile beschäftigen wird. Ich dachte nur, dass es Sie vielleicht interessieren wird, nachdem Mr. Harkers Bruder nicht einmal die Zeit fand, unsere Nachricht persönlich entgegenzunehmen. Ich kenne den Mann zwar nicht besonders gut, aber das passt zu ihm. Also, wenn Sie irgendwelche Auskünfte brauchen, Doktor, ich stehe Ihnen natürlich zur Verfügung. Danke. Ich melde mich. Wie ist das möglich? Zuerst Heusinger, jetzt Jonathan. Hier, der Kaffee. Setzen Sie sich. Okay. Linda, ich habe ein Problem. Und wir müssen versuchen, es gemeinsam zu lösen. Ich hasse Probleme. Geht mir auch so. In welchem Verhältnis standen Sie zu Manfred Heusinger? Das wissen Sie doch. Ich war seine Freundin. Bis zu seinem Tod? Nein. Wo hört bei Ihnen die Freundschaft auf? Wenn man nicht mehr miteinander schläft? Zum Beispiel. Manfred hat mich 2 Wochen lang nicht mehr angesehen, bevor er starb. Er machte auf sogenannte normale Menschen immer einen etwas, nun, sagen wir, überspannten Eindruck. Aber die letzten 2 Wochen... Und wie hat er sich da benommen? Leer. Wie meinen Sie das? Na, er sagte kaum noch was. Ich meine tagsüber. Nachts dafür umso mehr. Manchmal schrie er auf und rief den Namen einer anderen Frau. Wie lautete ihr Name? Elizabeth. Bist du sicher? So hörte es sich jedenfalls an. Hat er ein Gewicht verloren? Und ob. Innerhalb von 2 Wochen nahm er ganze 15 Pfund ab. Warum fragen Sie mich das? Ich habe ja selber nicht die geringste Ahnung, was ich eigentlich herausfinden will. Aber ich weiß, dass ich einer Geschichte auf der Spur bin, die, wenn sie sich als wahr herausstellt. Was zum Teufel? Guten Tag, Mr. Roberts. Ich bin Inspektor Conrad von Scotland Yard. Sind Sie in der Lage, einige Fragen zu beantworten? Ja, bin ich. Aber sagen Sie mir zuerst, wo Linda ist. Linda? Ah, Sie meinen Miss Duchesne. Es geht ihr gut, glaube ich. Aber sie ist noch bewusstlos. Wer, glauben Sie, hat ein Interesse daran, Ihnen eine Handgranate durchs Fenster zu werfen? Eine was? Ich dachte, man hätte auf mich geschossen. Nein, so eine Handgranate. Das verstehe ich nicht. Halten Sie es für möglich, dass die ganze Sache ein Versehen war? Nur kaum. Wovon leben Sie eigentlich, Mr. Roberts? Ich schreibe Romane. Naja. Gut. Halten wir mal fest. Erstens. Ganz plötzlich wird Ihr Freund Jonathan Harker in ein Irrenhaus eingeliefert, wo er nach kurzem Aufenthalt unbegreiflicherweise das Zeitliche segnet. Am nächsten Morgen geht bei Ihnen eine Granate hoch. Und dann wird er noch die Tatsache, dass Manfred Heusinger, ein Freund von Mr. Harker, einen rätselhaften Tod stirbt und seine Geliebte bei Ihnen zu Hause auftaucht. Mal ehrlich, Mr. Roberts, finden Sie das nicht alles ein bisschen sehr merkwürdig? Hören Sie, Inspektor, ich kann Ihnen nichts anderes sagen als das, was Sie selbst schon wissen. Ja, es stimmt, dass Jonathan Harker mein Freund war und er den Maler Heusinger kannte. Aber ich glaube nicht, dass das strafbar ist. Außerdem habe ich Heusinger persönlich nicht mal gekannt. Und wie kommen Sie an seine Freundin? Ich ging zu seinem Haus, nachdem ich von seinem Tod erfuhr. Dort lernte ich Linda Duchesne kennen und gab ihr einen Job. So. Und was wollten Sie in Heusingers Haus? Wenn Sie die Frage gestatten. Ich hatte ein paar seiner Bilder auf einer Ausstellung gesehen und wollte schauen, ob noch was aus seinem Nachlass zu ergattern war. Nun gut, das war's vorerst. Ihre Sekretärin liegt eine Etage tiefer, falls Sie nach ihr sehen wollen. Bleiben Sie in der Stadt, Mr. Roberts. Ja, ich habe nicht vor zu verreisen. Sehr gut. Ja, bitte? Guten Abend, Doktor. Ah, Mr. Roberts, treten Sie ein. Mögen Sie einen Brandy? Ich habe seit 2 Minuten Feierabend. Ja, gern. Scotland Yard hat mich kontaktiert und mir von dem Anschlag auf Sie und Ihre Kollegin erzählt. Ich hoffe, es geht Ihnen beiden gut. Naja, sagen wir mal den Umständen entsprechend. Wir haben uns selbst entlassen. Freut mich. Sie haben etwas auf dem Herzen, das sehe ich Ihnen an. Also, was kann ich für Sie tun? Ich habe eine Menge in meinem Leben mitgemacht und halte mich für einen nicht nur abgebrühten, sondern auch einigermaßen logisch denkenden Menschen. Auf was wollen Sie hinaus? Glauben Sie an Seelenwanderung, Doktor? Halten Sie es für möglich, dass irgendein Individuum, ein Angehöriger der Gattung Mensch, länger als 300 Jahre leben kann? Eine interessante Frage, Mr. Roberts. Ich fürchte, dass mir keine andere Wahl bleibt, als Sie mit Ja zu beantworten. Was? Sie? Ein Psychiater? Ich bin dieser Meinung erst seit einigen Stunden. Glauben Sie mir, ich habe selbst an meinem Verstand gezweifelt. Und meine Assistentin nicht weniger. Ich weiß, dass es sich verrückt anhört. Und wir werden uns hüten, diese Sache an die große Glocke zu hängen. Aber allem Anschein nach war der Mann, der uns unter dem Namen Jonathan Harker eingeliefert wurde, ein anderer. Aber das ist doch nicht möglich. Ich habe Jonathan doch selbst in seiner Zelle gesehen. Natürlich war er es. Es war sein Körper. Aber sein Geist war der eines anderen. Wir glauben, Beweise für diese Theorie gefunden zu haben, Mr. Roberts. Und ich bin bereit, sie Ihnen zu zeigen, obwohl das eigentlich nicht den Gepflogenheiten unseres Hauses entspricht. Gut, das muss ich nämlich mit meinen eigenen Augen gesehen haben, bevor ich es glaube. Dies hier sind die Videoaufnahmen aus Mr. Harkers Zelle. Wir haben alles aufgezeichnet. Ich werde es Ihnen vorspielen. Er hat zwischendurch auch immer wieder Ungarisch gesprochen. Es schien, als wäre das Gehirn nicht in der Lage, seine Umwelt wahrzunehmen. Es war auf einen bestimmten Punkt fixiert, der alles andere überlagerte. Wir hatten den Eindruck, als wäre der Körper Mr. Harkers nichts anderes als eine leere Hülle, in der sich die Seele eines anderen gefangen hielt. Aber wie kamen Sie überhaupt auf den Gedanken, die Seelenwanderung betreffend? Hören Sie, alles hat mit einem alten Tagebuch zu tun, das scheinbar von André Bathory geführt wurde. Einem Nachfahren der Blutgräfin. Seit es sich in Jonathans Besitz befand, ereignen sich die seltsamsten Vorfälle. Der Vormieter eines Malers namens Manfred Heusinger, der mit Jonathan befreundet war und ebenfalls auf mysteriöse Weise ums Leben kam, war ein Ungar namens Georgi Jepes. Ich habe etwas recherchiert und herausgefunden, dass dieser Mann eigentlich schon seit ungefähr 400 Jahren tot sein müsste. Er war ein Pfarrer und lebte in der Nähe von Schloss Jetschi, dem Schloss der Blutgräfin. Offen gestanden, die Geschichte, die Sie mir da erzählen, fasziniert mich, Mr. Roberts. Es sind in ihr einige Details enthalten, die auch mich nachdenklich machen. Sehen Sie, Mr. Harker rief Sie offensichtlich in geistiger Verwirrung an und bat um Hilfe. Ja. Er schrie, ich sollte ihn retten oder so etwas. Und anschließend wusste er von nichts mehr. Es ist denkbar, dass er bereits zu diesem Zeitpunkt merkte, dass mit ihm etwas nicht in Ordnung war. Er muss instinktiv gespürt haben, dass etwas in ihm vor sich ging und jemand nach seinem Leben trachtete. Deshalb rief er sie um Hilfe an. Als sie dann auftauchten, müssen sie in einem Moment gekommen sein, in dem das andere Ich bereits einen Sieg über Mr. Harker errungen hatte. Und dieses andere Ich? Das war der Mann, der hier eingeliefert wurde? Allem Anschein nach ja. Ich weiß nicht, was ihn schließlich verrückt machte. Fest steht jedenfalls, dass Mr. Harker kein Ungarisch konnte. Er konnte überhaupt keine Fremdsprachen. Es gibt ja nur zwei Lösungen. Entweder er hat sie und seine Familie, all seine Bekannten und Freunde sein Leben lang beschwindelt, oder es war nicht Jonathan Harker, der hier eingeliefert wurde. Welche Konsequenzen werden Sie daraus ziehen, Doktor? Ich habe keinen Grund dazu, etwas in die Wege zu leiten, das meinem Ruf oder dem Namen unserer Klinik schadet. Aber... Ich habe nicht die Absicht, mich lächerlich zu machen, Mr. Roberts. Man hat versucht, mich zu ermorden. Rufen Sie die Polizei an und sprechen Sie mit Inspektor Conrad. Sie haben mir selbst zu verstehen gegeben, dass Sie seit dem Fall Harker zu einer Meinungsänderung gelangt sind. Sie können doch nicht... Ich kann. Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen würden, Mr. Roberts, ich habe Feierabend. spielt mir mein Verstand jetzt endgültig einen Streich. Ist da jemand? Linda? Sind Sie das? Drehen Sie sich nicht um. Wer sind Sie? Mein Name ist Ludmilla. Ludmilla? Ludmilla, die Tochter von Erzsébet Báthory? Oh, was reden wir über meine Mutter? Du begehrst mich. Du willst mich. Werde einer von uns und wir können für ewig zusammen sein. Fuck! Was war denn das für eine Scheiße? Lionel, sind Sie okay? Ich habe Sie schreien hören. Ja. Bloß ein Albtraum. Hier, trinken Sie etwas. Nein, danke. Setzen Sie sich bitte. Hören Sie, ich hätte da noch ein paar Fragen wegen Heusinger. Jetzt? Wissen Sie, wie spät es ist? Es ist wirklich wichtig. Okay. Was wollen Sie wissen? Alles. Erzählen Sie mir alles, was Ihnen zu Heusinger einfällt. Manfred war ziemlich verschlossen und hatte selbst unter seinen Kollegen kaum wirkliche Freunde. Wenn ich recht überlege, fällt mir nicht mal einer ein. Welche Beziehung hatte er zu Jonathan Harker? Sie kannten sich. Woher, weiß ich auch nicht. Harker tauchte gelegentlich auf, redete ziemlich viel und prahlte mit seinen Eroberungen. Der Kerl hatte offenbar einen ziemlichen Frauenverschleiß. Habt ihr beide über Harker gesprochen? Nicht, dass ich wüsste. Wir haben überhaupt wenig miteinander gesprochen. Die letzten 14 Tage so gut wie gar nicht. Hat Heusinger Drogen genommen? Hin und wieder Koks. Er schluckte auch dauernd irgendwelche Pillen, aber ob das nun Medizin oder sonst was war, keine Ahnung. War er ein Typ, der zu Größenwahn neigte? Wegen dem Sprung aus dem Fenster? Eigentlich nicht. Er selbst hielt seine eigenen Bilder für ziemlichen Mist und hat im Grunde nur wegen des Geldes gemalt. Was ist an dem Tag geschehen, an dem er zu Tode kam? Ich glaube, er war etwas nervös. Er sagte so etwas wie, lass mich in Ruhe oder geh doch zum Teufel oder sowas. In einem ganz ruhigen Tonfall. Ich verließ am Nachmittag das Haus, um einige Sachen einzukaufen. Und als ich zurückkehrte, sah ich, wie er am Fenster stand. Mit aufgerissenen Augen und geöffnetem Mund. Ich sprach ihn an, aber er reagierte nicht. Stattdessen fing er an, irre zu lachen und breitete die Arme aus. Dann ist er gesprungen. Und war er zu diesem Zeitpunkt auf Drogen? Das hat mich die Polizei auch gefragt. Ich kann es nicht sagen. Möglicherweise. Psst. Dieses Geräusch. Haben Sie das auch gehört? Ja, das kam aus der Diele. Vielleicht ist die Haustür nicht richtig zu. Warten Sie hier. Ich sehe mal nach. Hallo, Roberts! Samuel, was machen Sie hier? Keinen Schritt weiter. Oder mein Freund Jeremy pustet Ihnen gleich den Schädel weg. Oh Gott. Schnauze, Kleines. Bleib schön da sitzen und rühr dich nicht. Was soll die Scheiße? Nehmen Sie Ihre Waffen runter. Stellen Sie sich nicht dümmer, als Sie sind. Sie wissen doch genau, worum es geht. Das Tagebuch? Sie wollen das Tagebuch, das Ihr Bruder bei Heusinger gefunden hat? Wo ist es? Ich muss Sie enttäuschen. Es ist verbrannt. Nachdem jemand mein Wohnzimmer mit einer Handgranate verschönert hat. Ich nehme an, dass sie das war. Achtung, Leine! Kopf runter! Verdammt! Jeremy! Komm, lass uns abhauen! Hilfe! Leine! Helfen Sie mir! Linda! Scheiße! Scheiße, die haben sie entführt! Sie da raus. Ja, hallo, mein Name ist Lionel Roberts. Geben Sie mir bitte Inspektor Conrad. Sofort. Ja, ich weiß, wie spät es ist. Mr. Roberts, wo befinden Sie sich jetzt? Irgendwo in der Nähe von Canterbury. Am besten orten Sie mein Handy. Das sollte doch für Scotland Yard kein Problem sein, oder? Ach du Scheiße. Was ist? Reden Sie mit mir. Da vorne ist eine Art Burg. Samuel Harker und sein Komplize wollten vermutlich dorthin. Sonst ist hier nämlich weit und breit nichts als Wald. Eine Burg bei Canterbury, okay. Ich gebe meinen Kollegen Bescheid. Vor dem Gebäude stehen noch zwei weitere Fahrzeuge. Mist! Da kommt noch ein Wagen. Ich muss mich verstecken. Mr. Roberts, sind Sie noch dran? Ja. Zwei Personen steigen raus. Ein Mann und eine Frau. Ziemlich gut gekleidet. Mich würde interessieren, was diese seltsame Gesellschaft mit Harker zu tun hat. Machen Sie jetzt keine Dummheiten. Bleiben Sie, wo Sie sind und warten Sie auf meine Kollegen. Ich kann nicht warten. Wer weiß, was die Midländer vorhaben, Mann. Wo sind die denn alle hin? Verflucht. Du bist uns also doch auf die Spur gekommen. Ludmilla? Überrascht? Ja, ich existiere wirklich. Nicht nur in deinen Träumen. Jonathan ist ein Versager. Ich habe es gleich gewusst. Er ist ein Weichling, der keiner Fliege etwas zuleide tun kann. Wir hätten doch nicht auf Jeppisch verzichten sollen. Du sprichst von einem Toten. Nein, Jonathan lebt. Er lebt wie eh und je. Nur sieht er jetzt anders aus. Wie bitte? Wo ist er? Was habt ihr mit ihm gemacht, ihr blutgierigen Bestien? Wer war der Mann an seiner Stelle, hm? Jeppisch. Er taugte nicht mehr viel. Wir wollten ihn loswerden, weil uns seine Gelüste mehr und mehr in Schwierigkeiten brachten. Wir brauchten dringend einen neuen Körper für ihn. Also haben wir Ausschau nach einem Mann gehalten, bei dem es weniger auffiel, wenn er mit jungen Frauen Umgang hatte. Und dieser jemand war Jonathan. Nein. Er übernahm als erstes den Körper von Manfred Heusinger. Leider stellte er zu spät fest, dass Heusinger von gewissen Drogen abhängig war. Aber da war es schon zu spät. Wir hatten Georgies alten Körper bereits verbrannt. Er musste auf eine günstige Gelegenheit warten, einen neuen Körper zu übernehmen. Dieser Körper war der von Jonathan Harker. Leider machte Georgie Jeppisch den Fehler, die Aufzeichnungen André Bathorys in die Hände Jonathans fallen zu lassen. Um zu verhindern, dass Jonathan die Aufzeichnungen weitergab, musste er schnell handeln. Er übernahm seinen Körper, aber Jonathan hatte dir bereits erzählt, was er Interessantes auf Heusingers Dachboden gefunden hatte. Und Heusinger? Hä? Was geschah mit ihm, nachdem Jeppisch ihn verlassen hatte? Warum nahm er sich das Leben, hä? Er hat es wohl nicht verkraften können, in einem Körper zu leben, der von einem anderen kontrolliert wurde. Als er jedenfalls wieder bei klarem Verstand war, pumpte er sich mit Stoff voll und sprang aus dem Fenster. Jeppisch war unterdessen in Jonathan Harker auf einen Gegner gestoßen, der sich zur Wehr setzen konnte. Wir haben versucht, seinen Geist zum Schweigen zu bringen, als Jeppisch seinen Körper übernommen hatte. Doch es glückte uns nicht. Es gelang ihm gelegentlich, die Gewalt über seinen Körper zurückzuerobern und dich anzurufen. Und als ich dann ankam, erinnerte er sich an nichts mehr. Wir hatten keine andere Wahl, als ihm einen anderen Körper zu verschaffen. Er war bereit, sich auf unsere Seite zu schlagen, wenn wir das für ihn machten. Und wir taten es. Was sind eure Ziele? Und weshalb seid ihr überhaupt nach England gekommen? England ist so gut wie jedes andere Land auf der Erde. Aber nirgendwo gibt es so viele gute Verstecke auf alten Burgen wie hier. Als wir aus Jeche flohen, lag Großbritannien am nächsten, weil die Bathorys hier einige Besitztümer hatten. Wir sind seit mehr als 250 Jahren hier. Genug geredet. Es ist Zeit für die Zeremonie. Welche Zeremonie? Folgen Sie mir, Robert. Ich bringe Sie hin. Hey, psst. Linda, sind Sie okay? Lionel, Sie sind gekommen. Meinetwegen? Dachten Sie etwa, ich lasse meine Mitarbeiterin des Monats im Stich? Nur leider habe ich mich von diesen Monstern überrumpeln lassen. Wir sind verloren. Nein. Sie dürfen jetzt nicht aufgeben, okay? Niemand kann uns retten. Ich habe mit angesehen, wie sie vor uns drei andere Menschen getötet haben. Sie ließen sie ausbluten. Fledermäuse! Da kommt Miller und eine zweite Frau. Großer Gott. Nein, was haben sie? Das ist die Gräfin. Das ist die Gräfin der Herrscher Bathory. Sehen Sie doch, sie schleppen etwas mit sich. Gestalt in Ketten gelegt. Ein Ungeheuer! Das ist nicht möglich. Was ist das für ein Geschöpf? Eine riesige, menschliche Fledermaus! Aufhören! Schluss mit dieser Scheiße! Mit diesem Wahnsinn! Lassen Sie uns endlich gehen! Töte sie, Söhnchen! Töte sie! Oh, Scheiße! Polizei! Der Schreiberling hat Verstärkung gerufen. Nein! Mutter ihn! Wir müssen zurück in die Katakomben! Sie sind weg. Was ist mit dieser fürchterlichen Bestie? Keine Angst. Die ist der Gräfin gefolgt. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte schon, es wäre aus mit uns. Mr. Roberts. Inspektor Conrad. Oh, bin ich froh, Sie zu sehen. Halten Sie still. Ich schneide Ihre Fesseln durch. Danke. Haben Sie die Vampire geschnappt? Vampire? Endlich sehe ich klar. Was faseln Sie denn da? Jetzt ergibt alles einen Sinn. Stehen Sie unter Drogen? Nein. Okay, wie Sie meinen. Das können Sie mir alles in Ruhe erzählen, wenn wir draußen sind. Ich habe übrigens noch eine gute Nachricht für Sie. Einer der Fische ist uns ins Netz gegangen. Wen meinen Sie? Samuel Harker. Meine Kollegen haben ihn gefasst, als er gerade mit seinem Wagen fliehen wollte. Ich denke nicht, dass es sich bei dem Mann um Samuel Harker handelt. Und, Inspektor? Haben Sie Dr. McGrath erreicht? Ja. Der gute Doktor stritt natürlich zunächst einmal alles ab. Er hat Angst, sich vor seinen Kollegen zu blamieren. Jetzt sind wir allerdings im Besitz einiger eidesstattlicher Erklärungen, dass die unglaubliche Geschichte des Jonathan Harker in allen Einzelheiten stimmt. Aber wie kommen Sie auf die Idee, Samuel Harker könnte in Wirklichkeit sein Bruder Jonathan sein? Keine Ahnung, wissen Sie, es ist nur so ein Gefühl. Hey Leute, bringt mal den Gefangenen her. Was wollen Sie von mir? Hier, Sir. Du bist es, Jonathan. Nicht wahr? Du bist Jonathan Harker. Ja, du hast recht, Lionel. Dich konnte ich noch nie täuschen. Was ist geschehen? Ich hatte keine Ahnung, was mit meinem Gehirn geschah, als Shepesh, dieser Bastard, sich meines Körpers bemächtigte. Ich leistete Widerstand und dadurch muss es zu einer Art von Schizophrenie gekommen sein. Ich bat dich telefonisch um Hilfe, aber Shepesh zwang mich unter seine Gewalt. Erzähl weiter. Es war schrecklich. Aber es dauerte nicht lange, dann genoss auch ich es, das Blut zu trinken, das er beschaffte. Ich wurde süchtig danach. Wie Shepesh und all die anderen Vampire auch. Um mich zum Schweigen zu bringen, verschaffte mir Ludmilla den Körper meines Bruders. Shepesh kam, wie ich später erfuhr, mit meinem Originalkörper nicht zurecht. Er wurde wahnsinnig. Wo befindet sich die Seele Ihres Bruders jetzt? Ebenfalls in diesem Körper. Ich habe sein Bewusstsein verdrängt. Er war ein sehr labiler Charakter. Und du hast für diese schrecklichen Leute den Handlanger gespielt? Ja, was sollte ich denn anderes tun? Ich konnte nicht anders. Ich war von dem Blut abhängig, das sie mir gaben. Mein Gott, ich weiß nicht einmal, wie ich jetzt weiter existieren soll, wo ich auf mich allein gestellt bin. Wir brauchen Informationen, Mr. Harker. Und nur Sie können sie uns verschaffen. Erschebet und Ludmilla sind die schlimmsten dieser Gruppe. Es sind blutgierige Vampire, deren Durst unersättlich ist. Die anderen sind Blutsauger aus der zweiten Kategorie. Was bedeutet, dass sie erst durch einen echten Vampir zum Blutsauger gemacht wurden. Man kann sie töten, indem man ihnen die Köpfe abschneidet. Und das Monster? Die Riesenfledermaus? André? Wie heißt er? André? Ein Ungar, glaube ich. Erschebet sagt, er sei ihr Sohn. Aber ich habe keine Ahnung, wie man ihm zu Leibe rücken kann, da sie ihn irgendwo verborgen hält. Er ist ungeheuer stark und gefährlich. Wer ist dieser André? Kennen Sie ihn, Mr. Roberts? Ja, er war der Verfasser des Tagebuchs, mit dem alles begonnen hat. Meine Kollegen haben Unmengen von Knochen gefunden. In der Haupthöhle, wo diese Vampire ihre Orgien feierten, stießen wir auf die Leichen von 3 jungen Frauen. Sir, wir haben eine Blutspur entdeckt. Entweder stammt sie von einem der verletzten Vampire oder von dem Monster, von André. Okay. Wir gehen nochmal rein und durchkämmen das gesamte Höhlenlabyrinth. Irgendwo müssen sich diese Teufel ja verkrochen haben. Ich komme mit. Das halte ich für keine gute Idee. Ich weiß inzwischen mehr über diese Geschöpfe als jeder ihrer Beamten. Na gut. Legen wir los. Ja, hallo? Verdammt. Hier unten haben wir keine Verbindung. Sollte irgendwas sein, sind wir beide auf uns allein gestellt. Ist ja beruhigend. Da vorne. Sehen Sie die Tür? Ja, die scheint in eine Art Verlies zu führen. Öffnen Sie. Ich gebe Ihnen Deckung. Einverstanden. Sehen Sie irgendwas? Nein, es ist stockdunkel da drin. Gehen Sie. Seien Sie vorsichtig. Die Tür. Man hat uns eingeschlossen. Sie ist verriegelt. Das war eine Falle. Dieses Knochen. Was ist das? Geben Sie mir die Taschenlampe. Los. Das Monster. Heilige Mutter Gottes. Sehen Sie. Es ist angekettet. Solange wir auf Abstand bleiben, kann es uns nichts anhaben. Roberts, was haben Sie vor? Du bist André, nicht wahr? André Bathory. Lassen Sie das. Helfen Sie mir lieber, hier rauszukommen. Ich habe nämlich nicht vor, hier unten als Vampirfutter zu enden. Über ihn. Sehen Sie diese Klappe da oben? Ja, die führt vermutlich hinauf in die Burg. Wir müssen irgendwie dort hochkommen. Tja, wie denn, Inspektor? Dazu müssten wir fliegen oder uns in Fledermäuse verwandeln können. Und was ist mit dem Scheusal da? Wie kommt er hier raus? Mit einer Leiter vielleicht. Wenn wir zu dritt wären, könnten wir uns aufeinander stellen. Und der Obermann wäre vielleicht in der Lage, die Klappe zu öffnen. André? Hä? Willst du uns helfen? Willst du hier raus? André! Wir sind Freunde, verstehst du? Wir wollen dir helfen. Nikolai. Nikolai ist tot. Erschebet und Lyudmila haben ihn umgebracht. Sie haben ihn getötet. André und dir die Schuld gegeben. Aber sie waren es, die ihn getötet haben, nicht du. Nikolai. Er scheint sie zu verstehen. Machen Sie weiter. Wir müssen hier raus, André. Verstehst du mich? Wir müssen uns aufeinander stellen. Du bist stark. Du kannst uns tragen. Ja, ich stark kann tragen. Wir müssen ihn zuerst von der Kette befreien. Treten Sie zurück. Ich schieße Sie durch. Keine Angst, André. Wir tun dir nichts. Siehst du, André? Jetzt bist du frei. Bleib ganz ruhig stehen, okay? Wir steigen jetzt auf deine Schultern. Nur so erreichen wir die Klappe. Verstehst du das? Los, los, jetzt zieh, Inspektor. Ich komme. Was ist? Ja. Schaffen Sie es? Die Klappe bewegt sich. Roberts, geben Sie mir Ihre Hand. Ich ziehe sie hoch. Ja. Hier. Geschafft. Ja, André. Wir holen dich da raus. Warte einen Augenblick, bis wir etwas gefunden haben, an dem wir dich hochziehen können. Hier, Inspektor Conrad. Hört mich jemand? Ja, Sir. Laut und deutlich. Sehr gut. Wo sind Sie? Draußen im Burghof. Wir haben die Vampire aufgespürt. Sie befinden sich in einem Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg, der sich hier auf dem Gelände befindet. Haben Sie alle Zugänge gesichert? Ja. Niemand kommt da raus, ohne dass wir es bemerken. Sollen wir die Bande ausräuchern? Nein, warten Sie auf uns. Mr. Roberts und ich sind gleich bei Ihnen. Und wir bringen Verstärkung mit. Linda, Sie hätten im Wagen bleiben sollen, bis alles vorbei ist. Keine Chance. Ich will mit eigenen Augen sehen, wie es diesen Höllenwesen an den Kragen geht. Alle Teams sind auf Position. Wir warten auf Ihr Kommando, Sir. Gut. Halten Sie sich bereit. Da. Sehen Sie. Die Tür des Bunkers öffnet sich. Können Sie was erkennen? Eine Fledermaus. Sie fliegt genau auf uns zu. Das ist die Frohhut. Sie soll schauen, ob die Luft rein ist. Nicht mit mir. Prima. Sie haben das Mistvieh erwischt. Dort an der Tür. Die Frau. Ludmilla. Zugriff. Alle Mann vorrücken. Ich wiederhole. Zugriff. Vernichtet die Sterblichen, meine Diener! Vernichtet sie alle! Ich will in ihrem Blut baden! Seine Mütze! Tötet sie alle! Lasst keinen von ihnen entkommen! Setzt die Flammenwerfer ein! Da hinten! Sehen Sie, Ludmilla versucht zu fliehen! Das Monster! Es hat sie eingeholt! Das für Nikolai. Ludmilla ist tot. Und André auch. Einer meiner Beamten tötete ihn, nachdem er sie umgebracht hatte und die Kollegen anfallen wollte. Wo ist Erschebet? Sie sind alle tot, glaube ich. Nein, die Gräfin ist nicht dabei. Sie muss entkommen sein. Das ist unmöglich. Das kann ich... Nachdem mein letzter Roman Wider Erwarten ein Bestseller geworden war, kaufte ich für Linda und mich von den Tantiemen ein Landhaus in Wales. Einmal bekam ich einen Brief von Dr. McGrath, in dem er mir kurz mitteilte, dass Jonathan Harker bzw. sein Bruder Samuel an Blutmangel gestorben sei, weil das Blutplasma, das das St. John's Hospital für ihn beschafft hatte, seinem Körper nicht zuträglich gewesen war. Mein Verleger hatte mein Tagebuch, in dem ich die seltsamen Geschehnisse der letzten Monate aufgeschrieben hatte, als für den Druck ungeeignet abgelehnt, weil Scotland Yard und Dr. McGrath mir Verleugnungsprozesse angedroht hatten. Es war, wie es immer schon gewesen war. Meine Geschichte durfte nicht wahr sein, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Dr. McGrath stritt alles ab, bezeichnete mich als Spinner. Und Inspektor Conrad, von dem ich mir eigentlich Unterstützung erhofft hatte, teilte mir unter der Hand mit, dass er kein Zeugnis für mich abgeben könne, weil die Regierung ihm ein striktes Redeverbot auferlegt hatte. Aber ich werde nicht aufhören.